Prinzipiell können Eltern zwar in fast allen Bundesländern entscheiden, an welcher weiterführenden Schule sie ihr Kind nach der Grundschule anmelden, dafür müssen sie aber meist die Empfehlung der Grundschule vorlegen. Sogar mit Gymnasialempfehlung ist es in vielen Regionen schwierig, einen Platz mit der Aussicht auf das Abitur für sein Kind zu finden. Ohne die begehrte Empfehlung dürfte es oft genug unmöglich sein. An dieser Stelle ihrer Bildungsbiografie werden benachteiligte Kinder also durch Faktoren ausgebremst, die eng mit ihrer familiären Herkunft verbunden sind. Ein Kind mit guten Noten, das nicht schon nach der Grundschule von Eltern und LehrerInnen aufs Gleis Richtung Abi gesetzt wird, kann die Spur meist nur mit großem administrativem, zeitlichem und mentalem Aufwand wechseln. Und oft nur, wenn jemand dabei hilft. Ein Merkmal weniger gebildeter Eltern ist jedoch, dass sie häufig weder Zeit noch Wissen und manchmal auch keine Ambition haben, ihre Kinder trotz fehlender Gymnasialempfehlung auf eine höhere Schulform zu schicken. Diese frühe und ungerechte Filterung der SchülerInnen ist ein zentraler Mechanismus, durch den die Herkunft der Kinder deren Chancen auf Bildung verschlechtert. Je früher differenziert wird, so der Bildungsforscher Jürgen Baumert, desto länger wirken die unterschiedlichen Milieus, die sich in den Schulformen herausbilden. So werden die unterschiedlichen Bildungschancen begünstigter und benachteiligter SchülerInnen in der Sekundarstufe 1 von den Schulen regelmäßig selbst vergrößert statt angeglichen. Wer abgehängt wird, verpasst den Anschluss also oft schon in der Grundschule. Und zwar insbesondere dann, wenn zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Doch das lässt sich ändern, beispielsweise mit sogenannten Sprachkitas, die es in Deutschland seit 2011 gibt. Dort werden vor allem fremdsprachige Kinder mit zusätzlichen Fachkräften betreut und in Zusammenarbeit mit den Eltern beim Deutschlernen unterstützt. Ungefähr jede achte Kindertagesstätte in Deutschland ist heute eine Sprachkita. Sprachkitas sind sehr wichtig, damit möglichst viele Kinder mit ausreichender Sprachkompetenz eingeschult werden. Aber Sprachkitas sind teuer. Und damit sind wir bei der Frage, wer bezahlt in Deutschland eigentlich die Bildung? Wie Bildung in Deutschland finanziert wird. Schule und Bildung sind, neben der Polizei, eine zentrale Angelegenheit der Länder. Mehr als 90% aller Bildungskosten werden von Ländern und Kommunen getragen. Der Bund darf sich nur in sehr eng umrissenen Einzelfällen überhaupt in die Bildung einklinken, meist mit Sonderprogrammen. Wenn irgendetwas länderübergreifend geregelt werden soll, müssen es die Länder selbst aushandeln und meist auch selbst bezahlen. Aufeinander abgestimmte Lösungen in Bildungsfragen sind besonders schwierig, weil die Ausgangslagen der Länder so unterschiedlich sind. Nicht jedes Bundesland hat gleich viele benachteiligte SchülerInnen. Auch der Anteil von Kindern aus Zuwanderungsfamilien schwankt erheblich. In einigen Bundesländern machen diese Kinder 12% der SchülerInnen aus, in anderen 58%. Es liegt darum auf der Hand, dass die Länder sehr unterschiedliche Interessen bei der Ausgestaltung und Finanzierung ihres Bildungswesens haben. Noch schwieriger wird es, wenn Geld vom Bund ins Spiel kommt, wie zum Beispiel beim Startchancenprogramm. Im Januar 2023 verkündete die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, wie viel Geld der Bund dafür bereitstellen möchte, etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr. In den Koalitionsverhandlungen war zwar laut Süddeutscher Zeitung noch vom Doppelten die Rede gewesen, Bundesfinanzminister Christian Lindner strich das Budget aber zusammen und gab dem Rest den knackigen Namen Bildungsmilliarde. Die Bildungsministerin machte daraus die Startchancen-Milliarde und forderte von den Ländern, sich in gleicher Weise finanziell zu beteiligen. Damit liegt der Ball beim zentralen bildungspolitischen Gremium der Länder, der Kultusministerkonferenz. KMK mit freundlichen Grüßen. Die Kultusministerkonferenz, KMK, offizieller Name, Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, ist zwar nirgends verfassungsrechtlich verankert, hat aber dennoch entscheidenden Einfluss auf die Bildungspolitik der Länder und damit auf alles, was in Deutschland mit Schule zu tun hat. Denn hier sprechen sich die zuständigen MinisterInnen der 16 Bundesländer ab und finden Minimalkompromisse.